Erster, das ist die Botschaft des Herrn an Hosea, den Sohn Beeres, die er während der Regierungszeit der Könige Usia, Ahas und Hiskia von Juda sowie Jerobeam von Israel erhielt. Zweiter, als der Herr anfing, durch Hosea zu sprechen, befahl er ihm, eine untreue Frau zu heiraten und Kinder mit ihr zu haben, weil das ganze Land dem Herrn den Rücken gekehrt hat. Dritter, deshalb gehorchte Hosea und heiratete Gomer, die Tochter von Diblaim, die bald darauf schwanger wurde und ihm einen Sohn gebar. Vierter, der Herr sagte zu Hosea, dass er den Jungen Jezreel nennen solle, weil Gott bald die Familie Jehus für die Morde in Jezreel bestrafen und das Königtum Israels beenden wird. Fünfter, an jenem Tag wird der Herr die militärische Macht Israels in der Ebene von Jezreel vollständig vernichten, damit das Volk keine Kraft mehr hat. Sechster, danach wurde Gomer wieder schwanger und brachte eine Tochter zur Welt, woraufhin Gott Hosea anwies, sie nicht geliebt zu nennen, weil er Israel kein Mitleid mehr zeigen werde. Siebter, dem Volk von Juda hingegen möchte der Herr seine Liebe zeigen und es retten, obwohl er dafür keine Waffen, Pferde oder Soldaten benutzen wird. Achter, nachdem Gomer ihre Tochter entwöhnt hatte, wurde sie erneut schwanger und brachte schließlich einen zweiten Sohn zur Welt. Neunter, Gott sagte, dass der Junge nicht mein Volk heißen solle, weil die Israeliten nicht mehr sein Volk sind und er nicht mehr ihr Gott sein möchte.